Zuerst jetzt also Biologie mit einem Hörspiel über die Malaria. Im Frühjahr 1895 kehrte der englische Militärarzt Ronald Ross von einem längeren Heimaturlaub nach Indien zurück. In Indien hatte er schon mehrere Jahre in verschiedenen Stützpunkten der englischen Militärverwaltung gearbeitet. Diesmal sollte er im Militärlager Sekunderabad in der Nähe vom Bombay-Dienst tun. Auf seinem ersten Rundgang durch Sekunderabad begleitete ihn ein Sanitätsoffizier, mit dem er sich dann im Offizierscasino bei einer Tasse Tee über das Leben im Camp unterhielt. Ja, bis auf die verdammte Hitze ist der Dienst hier ganz erträglich. Man hat eine Menge Zeit für Hobbys. Der Golfplatz ist ausgezeichnet in Schuss. Und wenn Sie sich Pferde zulegen wollen, ich kann Ihnen da ein paar gute Tipps geben. Oh nein, danke. Ich habe schon eine Beschäftigung, die mich jede freie Minute in Atem hält. Und das wäre? Ich mikroskopiere. Ah ja. Genauer gesagt, ich möchte herausfinden, wie sich der Erreger der Malaria entwickelt. Der Erreger der Malaria? Ja. Ich habe doch da mal vor längerer Zeit gelesen, dass es so einen Erreger überhaupt nicht gibt. Ja, in unserem Fachblatt stand's haarscharf bewiesen. Ein Malaria-Erreger gibt's nicht. Ich weiß. Ich selber habe damals den Aufsatz verbrochen. Und dummerweise habe ich nicht nur einen, sondern im Ganzen vier solche Artikel geschrieben. Alles purer Unsinn. Lavrans Entdeckung ist völlig richtig. 1880 hatte der französische Militärarzt Lavrans im Blut malariakranker Soldaten einzellige Lebewesen entdeckt, die sich vor allem in den roten Blutkörperchen zu entwickeln schienen. Er nahm an, dass diese Einzeller die Erreger der Malaria seien. Doch bei seinen Kollegen fand er zunächst wenig Anerkennung, da sie diese winzigen Einzeller nicht finden konnten. Jahrelang habe ich nach den Dingern gesucht. Nichts, immer wieder nichts. Und dann lerne ich bei meinem Urlaub in London einen Professor Manson kennen und der führt sie mir ruckzuck in ein paar Minuten vor. Es kommt nur auf die richtige Färbemethode an und auf die sorgfältige Behandlung der Präparate. Ja, aber damit sind wir doch im Grunde auch nicht schlauer als vorher. Wo kommt er denn her, dieser Erreger? Wie entwickelt er sich? Und vor allem, wie kommt er in den menschlichen Körper? Vielleicht durch Stechmücken. Durch Moskitos? Der Gedanke ist ja auch nicht mehr ganz neu. Ich weiß. Ja, natürlich. Überall da, wo es Malaria gibt, da wimmelt es von diesen Plagegeistern. Aber wo bitte ist der Zusammenhang zwischen Moskitos und den Malaria-Erregern? Professor Manson hat eine Theorie entwickelt, die ich ziemlich einleuchtend finde. Er sagt, wenn eine Mücke einen Malariakranken sticht, dann saugt sie mit dessen Blut auch die Malariaerreger ein. Sie entwickeln sich in der Mücke weiter und wenn die Mücke dann stirbt und ins Wasser fällt, schwärmen die Malariaerreger aus. Und jeder, der dann von diesem Wasser trinkt, wird angesteckt. Und wo sind die Beweise? Das ist es ja eben, es gibt keine. Noch nicht. Aber ich hoffe, ich werde sie erbringen. Eines Tages. Und wie stellen Sie sich das vor? Im Grunde genommen ganz einfach. Ich werde zunächst Malariakranke von Mücken stechen lassen. Und dann werde ich die Mücken nach einiger Zeit töten und das Mikroskop legen und sehen, was aus den Malariaerregern geworden ist. In einer anderen Versuchsreihe werde ich ebenfalls mit Malaria-Blut vollgesogene Mücken töten, in Wasser verrühren und diesen Brei freiwilligen Versuchspersonen zu trinken geben. Ross konnte nicht ahnen, was für eine ungeheure Arbeit er sich da vorgenommen hatte. Unter den Ärmsten der armen Malariakranke zu finden, die bereit waren, sich für ein paar Münzen von Mücken stechen zu lassen, das war noch das Einfachste. Die Mücken aber zum Stechen zu bringen, das war schon viel schwieriger. Sie sind störrisch wie Maulesel, schrieb Ross an Professor Manson, dem er laufend über seine Versuche berichtete und der dafür sorgte, dass Ross Forschungsergebnisse in England veröffentlicht wurden. Hatten sich die Mücken dann endlich vollgesogen, da mussten sie getötet und Stück für Stück mikroskopisch untersucht werden. Für jede Mücke brauchte Ross 2 Stunden. So arbeitete er wochenlang, monatelang, ohne Ergebnis. Auch seine Versuche, Malaria auf Gesunde zu übertragen, die einen Brei aus Mücken und Wasser tranken, auch diese Versuche schlugen fehl. Doch Ross gab nicht auf. Um immer genügend Mücken zur Verfügung zu haben, ließ er von seinen Dienern sämtliche Tümpel und Pfützen der Umgebung nach Larven absuchen. Denn nur im feuchten Element können sich diese Larven entwickeln. Eines Tages, er war inzwischen in eine andere Militärstation versetzt worden, suchte er eine künstlich bewässerte Kaffeeplantage nach Mückenbrutplätzen ab. Müde kehrte er abends in das Haus des Plantagenbesitzers zurück. Ah, Sie kommen gerade recht, Doktor. Der Tee ist gleich fertig. Na, haben Sie was gefunden? Ach, wo. Kaum der Rede wert. Was ist mit Ihnen? Sind Sie krank? Es geht schon. Ich habe nur ziemliche Leberschmerzen. Ich werde mich erstmal ein bisschen hinlegen. Ross legte sich ins Bett und versuchte zu schlafen. Aber bald fing er entsetzlich an zu frieren. Eisige Schauer jagten ihm über den Rücken. Dann ließ der Schüttelfrost nach. Aber nun trat heftiges Fieber auf. Erst gegen Mitternacht ließ auch das Fieber nach. Und Ross konnte einschlafen. Am nächsten Morgen entnahm er eine Blutprobe aus seinem Finger und legte sie unter das Mikroskop. In seinem eigenen Blut entdeckte er ein Gewimmel von Malariaerregern. Schon der schnelle Wechsel von Schüttelfrost und Fieber war ein sicheres Anzeichen für diese Krankheit gewesen. Von diesem Wechselfieber, wie die Malaria früher auch genannt wurde, gibt es drei verschiedene Arten. Und jede wird durch eine besondere Form des Malariaerregers ausgelöst. Das Drei-Tage-Fieber, das Vier-Tage-Fieber und eine Form mit unregelmäßigen Fieberanfällen. Die Form mit dem unregelmäßigen Fieber ist die gefährlichste, denn sie verläuft ohne ärztliche Hilfe sehr oft tödlich, während die anderen beiden Formen den Kranken nur auszehren und schwächen. Bis zu Beginn unseres Jahrhunderts gab es nur ein einziges Heilmittel gegen das Wechselfieber, Chinin. Dieser Extrakt aus der Rinde des südamerikanischen Cinchona-Baumes rettete unzähligen das Leben. Und er brachte auch Ronald Ross bald wieder auf die Beine, sodass er seine Versuche fortsetzen konnte. Eine Unzahl von Mücken untersuchte er im Laufe der Monate. Es waren ganz verschiedene Arten, die er sorgfältig beschrieb. Braune gab es da und graue. Manche hatten gestreifte, andere wieder gesprenkelte Flügel. Aber keine von all diesen Arten kam als Malariaüberträger in Frage. Eines Tages machte Dr. Ross in einem Gasthof in der Nähe der Stadt Kahuti Rast. Der Wirt kümmerte sich persönlich um seinen Gast. Ja, ich kann Ihnen Huhn mit Curry empfehlen, Sir. Oder möchten Sie vielleicht lieber ein Steak? Ross hörte gar nicht zu. Wie gebannt starrte er auf einen Punkt an der Wand. Ja, ja, in Ordnung. Ja, was denn nun? Also Huhn mit Curry oder ein saftiges... Ist irgendwas mit meiner Wand? Der Moskito da. Ja. Also einen habe ich ja noch nie gesehen. Merkwürdig, wie der sitzt. Der Hinterleib steht schräg von der Wand ab. Stechen tun sie über alle diese verdammten Biester. Egal, ob sie ihr Hinterteil von der Wand weghalten oder nicht. Draufhauen. Nein. Ach, nein. Aber die Mücke war schon zerquetscht. Wie sich später herausstellte, hatte Ross in dem Gasthof zum ersten Mal eine Anopheles-Mücke gesehen. Im Gegensatz zu allen anderen Mückenarten halten sie den Hinterleib schräg von der Unterlage weg, auf der sie sich ausruhen. Ein paar Tage später brachte einer von Ross' Dienern mehrere Anopheles-Mücken herbei und Ross konnte endlich daran gehen, auch mit ihnen zu experimentieren. Schon seine ersten Versuche mit der neu entdeckten Art erwiesen sich als äußerst vielversprechend. Doch die Militärbürokratie kümmerte das wenig. Ross wurde in die Hauptverwaltung nach Bombay gerufen. Dr. Ross, Sie... Ja, nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie werden in wenigen Tagen versetzt. Und zwar nach Kavara. Packen Sie also bitte Ihre Sachen und warten Sie den schriftlichen Befehl ab. Kavara? Ja, ganz richtig. Gibt es da Malaria? So viel ich weiß, kaum. In der Beziehung haben Sie Glück. Nein, nein. Ich muss unbedingt an einem Ort arbeiten, wo es Malaria gibt. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich untersuche die Entwicklung des Malariaerregers. Ich habe endlich eine vielversprechende Spur gefunden. Eine Spur? Was meinen Sie denn damit? Also, um es ganz kurz zu machen. Ich habe Anopheles-Mücken Malaria-Blut saugen lassen und sie anschließend mikroskopisch untersucht. Ja, ja. Unter dem Mikroskop habe ich die Malaria-Erreger in Form kleiner dunkler Punkte wiedergefunden. In der Magenwand der Mücken. So, so. Sie nehmen doch wohl nicht an, dass die Armee wegen kleiner dunkler Punkte ihre Einsatzbefehle ändert. Oder? Ross musste gehorchen. und konnte erst einmal an seinen Forschungen nicht weiterarbeiten. Später wurde er dann nach Kalkutta versetzt, wo Malaria zwar sehr häufig war, wo Ross aber keine Freiwilligen für seine Experimente fand. Professor Manson brachte ihn schließlich auf die Idee, mit Vögeln zu experimentieren. Denn auch Vögel leiden an Malaria, deren Erreger durch eine besondere Mückenart übertragen wird. Ross ließ diese Mücken an malariakranken Vögeln Blut saugen. Und kurze Zeit später konnte er ohne große Mühe die Malaria-Erreger in der Magenwand der Mücken nachweisen. Dann beobachtete er, wie sie in der Mücke heranwuchsen, wie sie zerplatzten und das Gewebe des Insektes mit einer Unzahl winziger Keime überschwemmten. Tag für Tag saß Ross über seinem Mikroskop und versuchte, den Weg dieser Keime zu verfolgen. Professor Manson in London wartete gespannt auf das Ergebnis dieser Suche. Denn er selbst konnte nicht arbeiten. Die Gicht plagte den alten Professor so sehr, dass er sich nur unter großen Schmerzen bewegen konnte. Selbst die Teilnahme an einem großen Medizinerkongress in Edinburgh hätte er beinahe absagen müssen. Umso größer war die Freude seines Kollegen Professor Kensack, als der ihn am Eröffnungstag auf dem Flur des Kongressgebäudes traf. Manson, das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, Sie liegen zu Hause im Bett. Das würde Ross mir nie verzeihen. Alles, was in der englischen Medizin einen Namen hat, ist hier versammelt. Und ich, der Einzige in Europa, der weiß, wie Malaria übertragen wird, ich liege zu Hause im Bett? Nein. Hat Ross das Rätsel endlich gelöst? Ja, er hat nachgewiesen, dass die Malaria-Keime aus der Magenwand der Mücke in die Speicheldrüse wandern. Aber das würde ja bedeuten, dass die Malaria durch den Stich der Mücke übertragen wird. Genau so ist es. Zumindest für die Vogelmalaria hat Ross das einwandfrei nachgewiesen. Und ich bin sicher, für die Malaria des Menschen gilt genau dasselbe. Italienische Forscher konnten diese Annahme wenig später durch Experimente beweisen. Auch die Malaria des Menschen wird durch den Stich von Mücken übertragen. Und zwar nur durch ganz bestimmte Anopheles-Arten. Es dauerte allerdings noch Jahre, bis aus der verwirrenden Fülle von Einzelbeobachtungen ein bis ins kleinste, vollständiges Bild von der äußerst komplizierten Entwicklung des Malaria-Erregers zusammengefügt werden konnte. All die verschiedenen Gebilde, die die Wissenschaftler durch ihre Mikroskope beobachtet hatten, alle diese Gebilde, die ständig ihre Größe und Form änderten, die wuchsen, zerplatzen, sich teilten, sogar männliche und weibliche Formen ausbildeten, die wieder miteinander verschmolzen, sie alle waren nichts weiter als die verschiedenen Entwicklungsstadien eines winzigen, einzelligen Schmarotzers. Für diesen Plasmodium-Parasiten, wie er heute genannt wird, sind Anopheles-Mücke und Mensch nur die beiden Wirtstiere, auf deren Kosten er lebt und sich entwickelt. Für den betroffenen Menschen bedeutet diese Entwicklung allerdings Leiden und Krankheit, oft sogar Tod. Kein Wunder also, dass die Forscher alles daran setzten, Mittel und Wege zu finden, den Malaria-Erreger und seinen Überträger, die Anopheles-Mücke, auszurotten. Dieser Kampf wird bis heute weltweit geführt. Er ist äußerst schwierig, kompliziert und teuer. Und es ist durchaus nicht sicher, ob er je vollkommen gewonnen werden kann. Um den Kampf gegen die Malaria ging es in unserer Biologiesendung.